heute zwei Drittel des Gebiets unter marokkanischer Herrschaft stehen und vor allem die Westsahara liegt am Atlantischen Ozean, ne, unter Marokko und eben vor allem diese Küstengebiete bis ungefähr so zwei Drittel rein sind von Marokko kontrolliert und dann sieht man sozusagen hinten in der Sahara schon gelegen oder vielleicht, also wahrscheinlich ist auch alles irgendwie Sahara, aber vor allem umso weiter weg vom Wasser ist es dann natürlich trockener, da gibt es dann ein paar Oasen und das Gebiet ist jetzt unter der Verwaltung der Polisario, die viele Menschen aber aus dem Gebiet der Westsahara leben in einem oder mehreren Flüchtlingscamps in der algerischen Stadt Tindouf. Algerien unterstützt die Unabhängigkeitsbewegung und steht schon länger auch im Clinch mit Marokko. Und aus diesem Flüchtlingscamp, wo die Exilregierung etwas geschützt von technologisierten Militär Marokkos, das mit Drohnen und allem Unabhängigkeitsbewegung bekämpft. Zwei Drittel des Landes sind eben von Marokko besetzt und darunter eben auch eigentlich 99% der Küste. Ein kleiner Streifen ganz unten an der Grenze zu Mauretanien scheint die Polisario Front Zugriff zu haben. Und Marokko, was eh schon ein großer Exporteur von Phosphat ist, macht sich auch die Phosphatlagerstätten in der Westsahara zu eigen. Das sind die größten Phosphatreserven der Welt. Die werden von Marokko da ausgebeutet. Aber es gab dann einen Waffenstillstand Anfang der 90er. Seitdem auch die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen, die MINURSO. Und eigentlich sollte dann in diesem Prozess ein Referendum ausgearbeitet werden, in dem vor allem die Bevölkerung der Westsahara, die schon vor der Invasion dort gelebt hat, inklusive den Geflüchteten, darüber abstimmen darf, ob sie ein unabhängiges Land sein wollen oder zu Marokko mit gewissen Autonomieversprechen oder so gehören wollen. Und dieses Referendum wird aber von Marokko blockiert seit über 30 Jahren nun und die Bevölkerung der Westsahara wird kein Referendum vorgelegt, weil Marokko hat seinen Autonomieplan und versucht den sozusagen durch militärische Gewalt durchzusetzen, dass die Polisario klein zu kriegen und dass sie dem zustimmen. Aber bisher scheint das nicht zu passieren. Also dieses Referendum hätte eigentlich die UN mit Marokko gemeinsam durchführen müssen, oder? Genau, also die Polisario, die von der UN als Vertretung des sahrauischen Volkes anerkannt ist, und Marokko müssten sich auf einen Fahrplan, eine Roadmap einigen und unter denen das Referendum stattfinden kann. Das hat Marokko stets blockiert, weil es sozusagen nicht den spanischen Zensus von der Kolonialzeit akzeptieren wollte, dass das die alleinigen Stimmberechtigten sind. Es sind wohl in der spanischen Besatzung Menschen nach Marokko geflohen und die wollte es reinbringen. Und Marokko hat natürlich, seitdem es das besetzt hat, sind da natürlich viele Unternehmer auch hingezogen, um das auszuschöpfen und leben da. Und Marokko möchte die eigentlich mit einbezogen haben und die auch stimmberechtigt haben. Jetzt ist es natürlich so, dass in Marokko die Westsahara als Südmarokko schon gilt, ne? Und die Bevölkerung da sehr überzeugt ist, dass das zum Königreich gehört und das natürlich auch für die Marokkaner in der Westsahara gilt und sicherlich auch von den Menschen, die jetzt nicht in die sogenannten befreiten Gebiete geflohen sind oder nach Algerien. Es ging immer darum, wer darf in einer Falle eines Referendums wählen. Und mittlerweile ist Marokko auf dem Punkt, dass Unabhängigkeit gar nicht mehr in dem Referendum stehen solle, dass das unrealistisch wäre. Unrealistisch wahrscheinlich im Sinne ihrer militärischen Übermacht. Und dann bekommt man jetzt auch immer wieder zu hören, dass es eine Proxy war, also ein Stellvertreterkrieg, den Algerien gegen Marokko angeblich führen würde. Und diese Narrative scheint in der marokkanischen Gesellschaft zumindest ziemlich verfangen. Völkerrechtlich ist die Lage eigentlich ziemlich klar, aber das ist eben militärisch nicht Rahmen des Machbaren. Ne? Marokko als mit der NATO kollaborierende, stark hochgerüstete Armee gegen so eine kleine Unabhängigkeitsbewegung. Marokko versucht jetzt vor allem international diese Legitimität ihrer Herrschaft herzustellen. Marokko war lang Afrikas einziges Land, was nicht in der Afrikanischen Union vertreten ist, weil nämlich die Polisario-Front in der Union vertreten ist und die afrikanischen Länder mit so einem antikolonialen Konsens dazu stehen. Mittlerweile ist Marokko wieder drin, die Polisario-Front eben auch. Aber eigentlich hatte lang kein Land Marokkos Souveränität über die Westsahara anerkannt, dass auch alle Länder zu diesem UN-Konsens der noch nicht selbstverwalteten Gebiets standen, bis 2020. Da hat es dann den großen Schlag gemacht und gleich die Weltmacht USA auf seine Seite ziehen können. Da hat nämlich Marokko gegen die Aufnahme von Beziehungen zu Israel, die lange eben boykottiert wurden, also keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, aus Solidarität mit den Palästinensern, die hat es dann aufgenommen, durfte dann auch, es wurden dann von Seiten der USA im Gegenzug sowohl Kampfjets, also es gab große Waffenlieferungen, die dann freigeschalten wurden, autorisiert wurden, und die USA hat die Souveränität Marokkos über die Westsahara anerkannt, offiziell. Das war natürlich ein großer Wurf. Marokko im Rahmen dieser Abrahams-Akkorde, wo dann auch andere arabische Länder Beziehungen zu Israel aufgebaut haben. Und dann hatte es die Zustimmung der USA. Im selben Jahr ist dann auch der Waffenstillstand gebrochen. Und da war eine Blockade von Aktivisten, also von Zivilisten, in diesem Streifen, den die Polisario-Front zur Grenze Mauretaniens hat, von einem Highway, und den hat dann, also außerhalb des marokkanisch besetzten Gebiets, hat dann Marokko diese Blockade mit Waffengewalt geräumt, was dann von den Sahrauis als ein Bruch des Waffenstillstands gewertet wurde, und seitdem ist dieses obsolet und kam da langsam immer mehr andere westliche Länder hinzu, die jetzt noch nicht offiziell die Souveränität von Marokko über das Gebiet anerkennen, aber so wie das Frankreich, das Marokko auch militärtechnisch viel unterstützt und schon länger sozusagen diesen Autonomieplan, den Marokko vorschlägt, als die realistischste Lösung anerkennt. Selbiges haben dann Anfang letzten Jahres, hat dann der spanische Ministerpräsident Sanchez solche Töne von sich gegeben, und dann ziemlich bald mit Antreten der neuen Bundesregierung in Deutschland eben auch Außenministerin Annalena Baerbock solche Töne verlautbaren lassen, dass der Autonomieplan Marokkos ein großer Beitrag zur Beilegung dieses Konflikts sei. Auch da in der Seite des Auswärtigen Amts steht diese Formulierung noch, wofür Marokko dann sich eben zum Beispiel durch energischeren Grenzschutz revanchiert. Im zweiten Teil des Interviews mit Pablo wollen wir uns den Beitrag Marokkos zur Festung Europa genauer anschauen und inwieweit dieser die Politik der EU gegenüber den Sahrauis beeinflusst. Sahrauis interessieren dann nicht und die Polisario und ihr Versuch, im Endeffekt friedlich innerhalb dieses Waffenstillstandes eine Einigung zu finden, sondern es interessiert, dass die Flüchtlingsabwehr durch Marokko steht. Genau, also im Falle Spanien wie auch Deutschland waren eigentlich lang sehr große Unterstützer dieser völkerrechtlichen, verbindlichen Abmachung dieses Referendums, wo es um die Unabhängigkeit eigentlich offiziell geht. Und durch gewisse Vorkommnisse ändern sich da jetzt die Artikulationen. Im Falle Spaniens war das direkt, dass der Präsident, der Polisario, war Anfang letzten Jahres oder vielleicht war es auch Ende 21 mit einer Corona-Infektion mit schwerem Verlauf nach Spanien eingeliefert, um dort behandelt zu werden. Und das hat Marokko, Spanien übel genommen und dann einen Ansturm auf die spanischen Exklaven Melilla und Ceuta passieren lassen. Sozusagen den eigenen Grenzschutz zu diesem auf dem afrikanischen, marokkanischen Festland liegenden spanischen Stadtstaaten stark reduziert. Und dann sind eben hauptsächlich subsaharische, afrikanische Migranten, die in die EU einreiten wollen, über die Grenzzäune geklettert und das waren dann mehrere Tausend sogar, die da an diesen Tagen reingekommen sind in diese spanischen Exklaven und dort in Europa einen Asylantrag stellen konnte. Das war der spanischen Regierung dann doch zu viel und daraufhin hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez das so formuliert, dass der Autonomieplan die glaubwürdigste Lösung sei und dann hat Marokko auch den Grenzschutz wieder hochgefahren und darauf geschaut, dass möglichst keine afrikanischen Migranten nach Europa auf dem spanischen Festland einreisen können. Ähnliches war dann eben mit der Frau Baerbock, als die dort war. Da ging es dann auch um Wasserstoffkooperation, aber eben auch um Migration. Bei dem Treffen wurde auch weitere Grenzschutztechnologie versprochen, die von Deutschland dann nach Marokko geliefert wurde. Und kurz zuvor war tatsächlich so ein sehr starkes Durchgreifen, als afrikanische Migranten in diese Exklaven eindringen wollten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Ceuta oder Melilla war. Und ich glaube Ceuta. Da sind dann insgesamt 23 Personen gestorben, bei dem sie davon abzuhalten, darüber zu kommen. Und zwar gestorben daran, dass man sie mit schweren Verletzungen, also durch marokkanische Polizisten, geprügelt, mit schweren Verletzungen einfach im Sand hat liegen lassen, wahrscheinlich einfach tot geprügelt. Und dazu hat die Frau Baerbock allerdings nichts gesagt, sondern nur auf die gute Beziehung im Grenzschutz aufgewiesen und die gute Kooperation in diesem Sinne. In dem Sinn kann man schon sagen, dass da einiges am Grenzschutz liegt. Der Präsident Pedro Sanchez ist ja von den Sozialisten, von den sogenannten Sozialisten, die sind eigentlich eher so wie unsere SPD in Deutschland, in Spanien und die sind ja eine Mitte-Links-Regierung, also eine Koalition mit der linken Partei Unidos Podemos und die haben allerdings damals direkt eine Resolution verabschiedet, nicht nur diese Partei, sondern das ganze Parlament, also von ganz links über konservativ bis zu rechts. Obwohl die Volkspartei, weiß ich nicht, ob die sich damals dazu gestellt hatten. Es ging ja immer um Grenzschutz, aber sozusagen große Teile des Parlaments haben sich von Pedro Sanchez' Äußerung distanziert. Und Ähnliches ist jetzt dieses Jahr wieder passiert. Was meinst du mit Ähnliches ist dieses Jahr wieder passiert? Nun, die jüngsten Entwicklungen von Anfang dieses Jahres im Januar waren so, dass Pedro Sanchez diese Formulierung wieder erneuert hat und sich wohl da in diesem Zug, oder er hat auch vage Zusagen bekommen vom marokkanischen König bzw. dessen Unterhändlern, dass ein Zollamt zwischen Marokko und diesen spanischen Enklaven eingerichtet würde. Eines hat eine und das wurde wohl auf Eis gelegt jetzt für eine Weile und sollte wieder aktiviert werden. Die andere hatte noch keine. Also da geht es um den Güter- und Waren- und Menschenverkehr, der zwischen Marokko und den Enklaven verbessert werden sollte. Allerdings gab es da nur lose Zusagen, weil der spanische König und seine Beamten sehr wohl wissen auch, dass sie da mit Sanchez verhandeln und aber große Teile des Parlaments nicht dahinter sind. So, da hat der Pedro Sanchez das nochmal bekräftigt. Und wieder der Juniorpartner in der Regierungskoalition, Podemos, hat wieder dagegen geschossen. Und zwar mit einem Gesetz, was den saharauischen Bürgern, also allen, die vor der spanischen Entkolonialisierung in der Westsahara gelebt haben, sowie deren Nachkommen, die spanische Staatsbürgerschaft aus sich stellt, was ein gängiges Gesetz zwischen Kolonialländern und ihren letzten Kolonien ist, also was viele haben und was auch Spanien mit anderen seiner schon im demokratischen Zeitalter sozusagen entkolonialisierten Kolonien unternimmt, aber trotzdem ist das nochmal expliziter und definiert dadurch auch nochmal die Menschen, die da gelebt haben, genauer. Und in der ersten Kammer, dem Kongress, also die haben ein zweikammeriges Parlamentssystem, auch schon angenommen. Tatsächlich auch wieder eben von Podemos. Die Sozialisten haben natürlich dagegen gestimmt, weil es ja wieder ihre Glaubwürdigkeit untergräbt gegenüber dem marokkanischen Königreich. Aber überraschenderweise, was eben auch zeigt, wie groß dieser Konsens innerhalb Spaniens, also der Bevölkerung und aber auch der Parteien, dass sogar die konservative Partei Partido Popular, also die Volkspartei, die natürlich migrationskritisch ist, sich aber trotzdem dafür ausgesprochen hat. Die extrem rechte Partei Vox hat sich enthalten, was natürlich für die Mehrheit zuträglich war. Und dann gibt es noch viele Splitterparteien, die gerade auch Basken und die Katalanen, die haben auch alle dafür gestimmt, somit ist es im Kongress durch und jetzt ist es noch durch den Senat. Und dann könnten die Menschen, sowohl in den Geflüchtetencamps, wie auch alle, die sozusagen das nachweisen können, dass ihre Vorfahren da gelebt haben oder sie selbst, die spanische Staatsbürgerschaft bekommen und damit EU-Bürger werden auch. Das hat natürlich einiges an Sprengkraft, weil das Marokko will natürlich auch nicht einen Haufen EU-Bürger schlecht behandeln. Es könnte gerichtlich schwierig werden und eben auch andere diplomatische Spannungen auslösen. Und da gibt es ja zurzeit eh auch einiges diplomatischen Spannungen zwischen EU und Marokko. Marokko, die diplomatischen Beziehungen ja eigentlich sehr wichtig sind, was man an diesem Marokko-Gate eben auch sieht. Ne? Das Marokko-Gate wurde lange hauptsächlich eigentlich nur als Katar-Gate benannt. Das war diese Schmiergeld-Affäre rund um die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, deren Lebensgefährten Giorgi, der für den italienischen Sozialdemokraten Panzeri im Büro arbeitete. Und da sind eben bei dem Panzeri wurden 600.000 Euro gefunden und sind wohl überall Gelder geflossen, die Panzeri wohl meint, dass sie darum ging, Resolutionen im EU-Parlament gegen Marokko zu blockieren, was auch eben mehrfach gemacht wurde. Da geht es vor allem auch um Menschenrechtsresolutionen, die Marokko zum Beispiel für ihr Handeln in der Westsahara bestrafen sollen. Also da gab es eine große Pressure Group, die mit hochrangigen Abgeordneten und großem Geld zum das unterbinden sollte, dass Marokko von der EU gerügt wird. Da wurden zum Beispiel so Sachen wie das saharauische Menschenrechtsaktivistin, die Sultana Gaya, wurde vorgeschlagen von den Linken für den Europäischen Preis für Menschenrechte, den Sacharow-Preis. Und eigentlich hatten die sozialdemokratische Fraktion, die S&D-Fraktion, sich da dahinter gestellt. Allerdings dann auf Leitung der spanischen Sozialisten wurde das im letzten Moment umgekehrt und stattdessen ausgerechnet für die Kandidatin der Rechten, also der extremen Rechten, gewählt. Und das war nämlich die Agnes, die Putschistin in Bolivien, die auch richtig viele Menschen auf dem Gewissen hat. Ne? Da wurde ja gegen Evo Morales geputscht und dann richtig viele Menschen bei Straßenschlachten getötet, weil die Menschen das nicht wollten. Genau, dann haben die sich hinter die gestellt, wie wir wahrscheinlich viele von uns wissen, ist es dann letztendlich der russische Oppositionelle Alexei Nawalny geworden, aber eben die Sahrawi-Kandidatin wurde dann letztendlich nicht mal nominiert. Sprecherin des Menschenrechtsrats, Marie Arena, die war da wohl auch mit, mehr Menschen dazuzukommen, die jetzt zum Beispiel auch in Luxushotels in Marokko eingeladen worden, um dann die sahrawische Gemeinschaft zu treffen, was eben vor allem von Marokko gekaufte Aristokraten, Adlige aus der sahrawischen Clan-Gesellschaft sind, die dann eben getroffen. Also da ist ganz schön viel Einflussnahme von Seiten Marokkos durch Geschenke und Geld und alles auf die EU passiert. Oder jetzt sind tatsächlich die marokkanischen Einflussnahmen und Lobbyisten verboten im Moment im Europäischen Parlament nach diesem Skandal. Und zeigt sich eben, dass da auch vieles darum geht, Marokko zu schützen vor Kritik ihrer besetzten Westsahara. Und vielleicht auch ganz interessant, es gab da nämlich auch einen Handelsvertrag, wo gerade eben auch die Fischbestände vor der Westsahara, wie auch die Europäische Union eben durch Rechte gerne befischen würde, was dann aber der Europäische Gerichtshof für unrechtmäßig erklärt hat und das gesagt hat. Dann mit diesem Vertrag war dann nach Inkrafttritt dessen sahrawische Ressourcen durch Marokko und die EU geplündert würden, wo aber eben die Zustimmung der völkerrechtlichen Vertretung der Sahrawis, der Polisario, fehlt. Und da hat sich der hohe Vertreter der EU nach außen, Josep Borrell, dann auch danach direkt eigentlich gegen die Judikative und zu diesem Vertrag und dieser Kollaboration mit Marokko bekannt und gesagt, man wird einen Weg finden, das zu realisieren. Und Überraschung, der Josep Borrell ist auch spanischer sogenannter Sozialist, Sozialdemokrat eigentlich eher. Ein kleiner Einblick ins Hin und Her zwischen EU und Marokko. Es hört sich alles eigentlich ähnlich verrückt an wie diese ganzen Verhandlungen in Bezug auf die Türkei, ne? Also, dass sich ähnliche Spielchen in Marokko auch abspielen und der Hintergrund eben halt die Abwehr von Geflüchteten ist. Genau, einerseits vor allem mit Spanien ganz groß, diese, aber auch mit Deutschland dieser Immigrationspunkt. Andererseits dann eben aber geht es auch um die Ressourcen. Ja, die Türkei hat ja eigentlich auch Gebiete besetzt, ne, in Syrien, für die man sie eigentlich auch rügen könnte, was auch nicht geschieht. Handelt sich da um recht ähnliche Sachen wie die Türkei. Die Türkei ist in der NATO, Marokko kooperiert eng mit der NATO, also fühlt sich irgendwie Sicherheitsarchitektur verbunden mit beiden Ländern. Beide Länder unterstützen durch den vorgelagerten Grenzschutz der EU, den sie sozusagen gegen Geld übernehmen. Und beide Länder haben sozusagen eigene Kriege, besetzte Gebiete am Laufen. Mittlerweile ist es ja auch kein Waffenstillstand mehr, sondern offiziell Krieg zwischen Marokko und der Polisario wieder, auch wenn da nicht so viel passiert. Kommt es bei uns auch gar nicht an, wie viele Drohnen da fliegen und wie oft da was explodiert. Aber diese Kriege von beiden Ländern werden eben auch dafür ignoriert, dass sie den Grenzschutz übernehmen. Und zum Beispiel auch Marokko hat auch Waffen russischer Bauart an die Ukraine geliefert, was ja auch zurzeit ein großes außenpolitisches Anliegen der EU immer ist, der Länder. Gleich folgt der dritte Teil des Interviews mit Pablo zu Westsahara. dritten Teil des Interviews mit Pablo zur Westsahara geht es um eine mögliche spanische Staatsbürgerschaft für Sahraouis. Das spanische Gesetzesvorhaben von Unidos, eben dieses vereinfachten Zugang zur spanischen Staatsbürgerschaft für die Sahraouis, das würde natürlich auch eine gewisse Grundlage bieten, von diesen spanischen Zensen von damals irgendwie die heutige Population, die davon abstammt, auch zu bestimmen und erneut sozusagen das Elektorat, die Wahlberechtigten, für ein mögliches Referendum zu definieren. Das würde sozusagen, falls das durchkommen würde, von Spanien in dem Sinne unterstützt, dass sich Menschen da eintragen könnten. Und Marokko blockiert es ja immer, dass sozusagen auf dieser Basis ein Referendum stattfinden würde. Aber der Versuch, diese Linkspartei in Unidos Podemos eben gegen das Vorbrechen des Koalitionspartners macht, die Bevölkerung dort zu unterstützen und eben auch, was eben sehr wichtig wäre, dass wenn diese Menschen europäische Staatsbürger sind und gewisse Gerichte angehen können oder Petitionen anfangen können. Unter der marokkanischen Besatzung passiert das, was unter solchen Besatzungen passiert. Also das ist Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, starke Gewalt gegen Aktivisten, die sich wagen, öffentlich zu sagen, dass sie sich nicht als Marokkaner sehen, sondern unabhängig sein wollen, bis hin zu Folter und Vergewaltigung durch Sicherheitskräfte in großem Stile. Ne? Auch diese nominierte Person, Kaya, berichtet aus ihrer eigenen Erfahrung. Amerikanische Nachrichtenmagazin Democracy Now! Hat da mal so eine Undercover-Recherche gemacht und ganz viele Interviews gesammelt. Eigentlich ist es auch klar durch die Berichte der MINUSO, also dieser UN-Stabilisierungsmission dort, was für eine Gewalt da gegen Aktivisten vorherrscht. Und wenn die jetzt alle europäische Staatsbürger wären, als dieses Gesetzesvorhaben durchkommt, dann würde sich für diese Bevölkerung da sicher auch andere Wege nochmal finden, dem marokkanischen Unrechtsstaat dort dieser Besatzung entgegenzutreten. Und wie groß ist die Hoffnung, dass diese Staatsbürgerschaft ihnen verliehen wird, den sahraouischen Leuten? Also die würden denen nicht auf einmal kommen. Es ist ein vereinfachtes Verfahren eben. Ich glaube, es geht dabei auch darum, gewisse Büros zum Beispiel in diesen geflüchteten Lagern der Sahrauis in Algerien zu eröffnen. Weil wie gesagt, eigentlich hätten viele Menschen schon dieses Recht auf vorherige Rechtslage ist eine Unterstützung oder eine Verstärkung dieses Rechts und der organisatorischen Struktur. Seit 1980 ist ja eigentlich diese UN-Forderung da, dass über ein Referendum eben entschieden wird, ob nun die Westsahara unabhängig sein soll oder nicht. Und das hat sich ja jetzt auch schon über 40 Jahre hingezogen. Wie lange zieht sich dann so eine Staatsbürgerschaftsgeschichte, die jetzt erstmal wie so ein neuer Coup der Polisario oder der Sahraouis wirkt, dann eventuell hin? Ich glaube, das wäre natürlich vor allem, also das sind ja dann einzelne Anträge von all diesen Leuten. Das könnte sich schon nochmal hinziehen, aber das wäre eben, wie gesagt, auch eine Vorbereitung für dieses Referendum, sollte sich irgendwann mal die Lage ändern, dass sozusagen Marokko genügend Druck von außen bekommt, dass sie sich dieser UN-Resolution wirklich auch beugen müssen. Aber ansonsten hat das natürlich auch für jedes dieser Individuen eine gewisse, schon ein Vorteil, überhaupt auch EU-Bürger zu sein und in der EU zum Beispiel arbeiten zu können. Diese Menschen leben halt in geflüchteten Lagern mitten in der Sahara, ne? Und leben vor allem auch durch Lebensmittellieferungen durch das World Food Program und sowas. Und viele dieser Menschen hätten tatsächlich auch Anrecht eh schon auf spanische Renten zum Beispiel. Ne? Also Menschen, die, ich meine, jetzt sind auch 30 Jahre vergangen, also die Leute, die damals direkt im Renteneintrittsalter waren, sind sicherlich alle tot. Aber Menschen, die gewisse Jahre in der spanischen Administration oder in spanischen Firmen während dieser Zeit der spanischen Besatzung noch gelebt hätten, die haben zum Beispiel Rentenansprüche oder gewisse Versicherungsansprüche. Und das würde sagen, sowohl für die Menschen einzeln auch schon lohnen, bevor es überhaupt auch völkerrechtlich die Auswirkung hätte, ob dann überhaupt ein Referendum zustande kommt. Und ich habe jetzt hier so die Dings vor mir liegen, der Senat, also die zweite Kammer in Spanien, da haben die Sozialisten, die ziemlich sicher wieder dagegen stimmen würden, nur 113 Sitze. Die Linken sind da mit 20, ich weiß jetzt nicht, alle Splitterparteien, also das sind dann auch gar nicht so viele, 20 oder so vertreten. Und dann eben vor allem auch als zweitgrößte Gruppe wieder die Partido Popular, also diese konservative Volkspartei. Also wenn die auch jetzt schon im Kongress dafür stimmen würde, dann könnte das vielleicht klappen. Kommt dann vielleicht tatsächlich darauf an, wie sich auch die 13 Abgeordneten von verschiedenen extrem rechten Gruppen positionieren würden. Also das kann ich jetzt tatsächlich so im Detail nicht vorhersagen, ob das funktioniert. Aber wenn, dann wäre das sicher sehr zum Guten der saharauischen Bevölkerung, auch unabhängig von dem Referendum. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass zum Beispiel die Partido Popular da nochmal umschwenkt, wenn es mehr Zugeständnisse von Marokko gibt. Also es gab sowohl von Senatoren dieser Partei zum Beispiel so Äußerungen, dass eben Sanchez das sehr billig, dieses Zugeständnis der Souveränität, eingetauscht hätte. Man will da natürlich noch mehr. Marokko hat nämlich nie offiziell die Souveränität Spaniens über diese Enklaven auf seinem Gebiet, also Ceuta und Melilla, anerkannt. Also zumindest das wollten manche, und dann kann das auch sein, dass da zum Beispiel diese Volkspartei im eigenen Interesse wieder dagegen stimmt und umschwingt. Das war der antimilitaristische Podcast im Juni 2023. Mehr Informationen findet ihr online unter der Homepage der Informationsstelle Militarisierung, imi-online.de, und tschüss.